Vor 50 Jahren, Pfingsten 1964, legten die Macher los. Auf einer entlegenen Wiese im Hunsrück an der Burgruine Waldeck beim ersten Open-Air-Festival Deutschlands. Bewegt und beeinflusst vom französischen Chanson, von amerikanischem Folk und internationalen Volks- und Protestliedertraditionen, wollte das Festival zu einer Singkultur und Mitsingkultur zurückfinden, die in Deutschland von den Nazis endgültig zerstört schien. Feature-Autor Lutz Neizert hat die Veteranen von damals getroffen. Hein und Oss, inzwischen 86 Jahre alt, Walter Mossmann, die wahldeutschen Briten Colin Wilkie und Shirley Hart und viele andere erinnern sich. Manchmal noch etwas verklärt, manchmal schon längst abgeklärt. Ich singe nicht für euch, ihr, die ihr eure Riemen enger schnallt, wenn es um Höheres geht. Ihr bis zum Rand voller Gefühlsmatsch, ihr, die ihr nicht so hasst wie eure eigenen verschwerten Leibe, die euch noch in Fahnen wickelt, Hymnen singt, wenn euch der Strahlengürtel schnürt. Und nicht für euch, ihr Highlife-Spießer mit der Architektenideologie, ihr frankophilen Käselutscher. Wir hatten also nicht die Idee, es muss ein Bauhaus für die Folklore werden. Und es ist es geworden. So hat die Waldeck gewirkt in diesem Bereich der Musik, der Nicht-E-Musik. Ja? Ist ja keine Volks- oder Radio-Musik, sondern das ist, heißt, wie man gesagt hat, Folklore, Chanson-Folklore international. Ich sing für euch, die ihr die feige Weisheit eurer Heldenväter vom sogenannten Lauf der Welt in alle Winde schlagt und einfach ausprobiert, was richtig läuft, die ihr den Lack, mit dem die Architekten über Pinseln runterbrennt, von allem rissigen Gebälk. Für euch, die ihr die fetten Köder in die Sümpfe jagt. Aber die Waldeck war was Besonderes. Oh, es war wunderbar. Schön. Diese Gegend, diese überhaupt die Landschaft und alles war so schön. Und die Leute. Ja. Das ja. Gegend, die Leute waren unheimlich toll. Und die ganze Atmosphäre war so schön. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich wehre mich dagegen, dass wir von Legenden und Mythen reden. Ich mag das Nein, nicht, das dass das richtig. Immer gleich ist Kult ist oder Legende. Aber das liegt auch daran, dass jeder von uns, ist egal wer es war, unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat auf der Waldeck. Und so hat auch jeder seinen eigenen Anpack oder sein eigenes Bild davon. Mhm. Und da, wo sie überlappen, da setzt dieser Mythos ein. Ja. Vielleicht stricken wir einen Mythos auch jetzt wieder mit, aber man kann es nicht ändern, nur man soll es zumindest mal thematisieren. Es ist bitte kein Mythos. Außerdem, ich sing für euch und nur für euch. Die Lieder, die Macher, die Mythen. 50 Jahre Burg Waldeck Festival. Ein Feature von Lutz Neizer. Die Zeit war einfach reif dafür und die Leute waren ja auch da. Nicht? Wir waren ja total fasziniert damals von dem, was da auf uns zugekommen ist. Das war ungemein toll. Ne? Ich denke, die das gab, hat es ja sehr schön programmatisch formuliert, um was es geht. Bei diesem ersten Festival 64, das gibt es auch als Tondokument. Ne? So, das brauche ich jetzt nicht nachzählen. Wir haben uns gedacht, es müsste viel mehr geschehen, um die vielfältigen Möglichkeiten, die dieses schöne Gelände uns hier bietet, gründlich zu nutzen. Zweitens fanden wir, dass eine bestimmte Art von Musik, für die wir eine ganz besondere Vorliebe haben, in Deutschland längst noch nicht genug beachtet und gepflegt wird. Wir meinen, das Chanson, das Lied, den Bänkelsang, den Song, die unverkitschte Volksmusik. Am 16. Mai 1964, Pfingstsamstag, beginnt auf einem Hügel im Hunsrück, auf einer Wiese neben altem Gemäuer, das erste deutsche Folkfestival. Ein selbstorganisiertes Treffen von Musikern und Enthusiasten. Jungen Leuten, die der Schlagerwelt ihrer Eltern etwas entgegensetzen wollen. Und das war nun bei uns, die wir aus der bündischen Jugend kamen, war das natürlich mit dem Singen. Das lag nahe, weil, also gerade in der Jungenschaft, war eine Tradition, alle möglichen Volksliedkulturen, die erreichbar waren, zu singen. der Liedermacher Walter Mossmann. Er war damals 22 Jahre alt. Also ich fand ja auch das Eindrucksvollste die Internationalität von diesem Festival. Weil wir älter waren als die 20-Jährigen, wir waren 35, da ist der Blick nach oben gerichtet von denen. Mein Gott, die haben schon die Welt gesehen, die haben Kinder gezeugt, die sind Familienväter, die können gut Englisch. Die Pirmasenser-Zwillinge Hein und Oss Kröer. Der Heiner und ich, durch unsere Amerika-Besessenheit, haben wir die Lieder von Amerika schon reingebracht. Drifting along with that humbling tumbleweed oder Don't fence me in. So, und wir haben natürlich Spiritus gesagt, them bones, them bones, them dry bones, them bones, them bones, them dry bones, them bones, them bones, them dry bones, now hear the word of the Lord. Hallelujah, just connect them. So, und Action and Topeka and the Santa Fe, Eisenbahnerlied, also Klänge, die einen bewegen und die stimmig sind. Das war ja das Wesentliche dieser Art von Musik, eine Gegenwart zu besingen. Mit einem Schnellzug, die Action to Big End, the Santa Fe zum Beispiel. Das hat es bei uns nicht gegeben. Für uns eine komische Sache, weil viele Leute haben zu uns gesagt, die deutschen Volkslieder, um Gottes Willen, die Nazis haben die kaputt gemacht, wir dürfen die nicht singen. Aber Colin hat gesagt, hör mal zu, das ist, der Winter ist vergangen. Wunderschön. Es gibt so viele solche schöne Sachen, die haben mit Nazis wirklich nichts zu tun. Oh nein, aber das lassen wir lieber. Colin Wilkie, damals 30 Jahre alt, und die ein Jahr ältere Shirley Hart waren vorher als Straßenmusiker und in Clubs aufgetreten. Und wir waren so enttäuscht. Die Deutschen haben wir immer deutsche noch Lieder. Ja. Den anderen. Und wir saßen da. Was ist mit dieser Deutschen? Wir sind nach Deutschland Stimme gekommen, wir hören kein und einziges deutsches Lied. Einmal kamen diese zwei Typen in ihr Zimmermann-Kostüm und haben gesungen. Hei, hei, hei, Krabi, Bettelei, alles gut. Und wir haben gesagt, das ist das. Endlich. Endlich. Das war praktisch weltweit. In der Zeit, genau in der Zeit. So. Newport, Santiago, Milano. So. Dann diese wunderbaren Leute, Colin Wilkie und Shirley Hart, die den ganzen Reichtum der britischen, schottischen Folk-Musiktradition mitbrachten und erzählten, also über diese Clubs, die hatten ja, ich weiß nicht, 5000 Clubs, glaube ich. Und da war es auch so, dieses, einerseits trägt jemand was vor, Tradition, und andererseits kommen dann so neuere Leute, die aus dieser Tradition sich anregen lassen, heutige aktuelle Lieder zu machen. I belong to a family, the biggest on earth. A thousand every day are coming to birth. Our name isn't Wilkie, or Hart, or Jones. It's a name every man can be proud he owns. It's a family of mine. Ich weiß, es gab viele Festivals in Großbritannien. Sehr viel, und anderswo auch. Deswegen haben wir Probleme manchmal mit deutschen Freunden. Wir sagen, ja, der Waldeck war ein toller Festival, aber es war ein Festival. Für die, das ist der heilige Gral. Das ist irgendwie eine komische Sache. Macher. Einerseits mal in dem Material der vorhandenen Lieder aus dem Volk, die abklopfen. Sind die okay? Gefallen die mir? Kann ich die brauchen? Sind die ästhetisch interessant? Sind die politisch interessant? Sind die poetisch interessant? Und zeitgenössische Lieder zu machen. Sinfonischer Tango nach einem Kanzlerwort. Lieder. Ich vermisse Nationalgefühl. Gestern Abend plötzlich im Gewühl kam abhanden mir mein Nationalgefühl. Eben hatte ich's noch, auf einmal war es weg. Ach, wo war es nur? Lag es vielleicht im Dreck? Oder hatte es ein Taschendieb geklaut? Fiel's in den Café und ist dort aufgetaut. Ich vermisse, oh, mir wird ganz schwül. Ich vermisse so mein Nationalgefühl. Ich vermisse so mein Nationalgefühl. Dieter Süverkopf, der war einfach saugut. Und Weltanschauungen. Das waren alle, die da gesungen haben, gegen das Tümmeln angesungen. Ne? So. Das hat überhaupt nicht getümelt. Im Gegenteil, es hat inhaltlich gegen die Tümelei verstoßen und dagegen argumentiert, wo es nur ging, von allen, die da kamen. Ne? Wunderbar auch von Black, Jovan Black, des Heizers Traum zum Beispiel, das ich sehr liebe. Glock 3, der Heizer träumt rasant von Jugendzeit im Heimatland. Gottvater sitzt auf Wolkenbank bei einer Flasche Bärenfang, isst Kuddeln und lässt Beine schluren, ein Fuß ist größer als Masur. Und antimilitaristisch zu sein, das war der natürlichste Reflex der Nazi-Kinder und der Generation, die nach den Soldaten, den Hitler-Soldaten kamen. Das war sowas Normales. Und da war ja, und das war nicht so aufgedonnert, jetzt mache ich was Politisches, das gehört jetzt zum Leben. Ja, ne? Oder kritisch sein, dieses Liedermachen in deutscher Sprache, das war ja auch dann Schreiben in der Sprache, in der ich spreche und in der ich mich verständigen kann. Man muss sich auch klar machen, es gab noch keine Liedermacher. Da kommt schon Heimatland. Er hat gewiss kein scharfes Ziel. Doch wenn sie alle Heimat schreien, dann kann er nicht dagegen sein. Dann kann er nicht dagegen sein. Das war natürlich eng verbunden mit Erlebnissen in einer Fremde, die noch eine Fremde war. Ja, natürlich. Ganz man darf nicht vergessen, dass diese Lieder nicht einfach so gesammelt wurden, sondern die wurden mitgebracht. Jürgen Jacobi van Beek, genannt Jackie, war damals 22 Jahre alt. Wir sind nach Griechenland gefahren, wir haben uns die Sachen vorsingen lassen. Ja, ja. Wir konnten alle keine Noten und die Sprache und die Grammatik und natürlich nichts. Wir haben es phonetisch geschrieben und haben die zur Gitarre die Melodien gelernt und das war ja auch geschult. Ja, klar. Und dann hatten wir auf einmal 50 Lieder aus Griechenland, die wir singen konnten. Und dann kamen die spanischen. Ich war in Südamerika und hab in Südamerika von Jungs, mit denen wir da zusammen waren, die uns begleitet haben auf der Fahrt, habe ich Lieder gelernt. Lothar Lechleiter alias Black, Hälfte des Duos Schobert und Black, war damals ebenfalls 22 Jahre alt. Zum Beispiel Duerme Negrito Lieder, die Atahualpa Yupanqui gesungen hat und von dem sie. Und Mercedes Sosa, wie sie alle sind, verstehst du, das sind Heroen für mich hier mal. Für mich waren fremde Liedkulturen kennenzulernen, populäre, das war mit Trampen verbunden, mit Reisen. Ne? Und so war das verbunden, wusste ich immer, also da war ich damals in Spanien, da war ich in Frankreich, da war ich in Paris, das ist ja ein Extrakontinent, Paris. Ne? Oder da war ich in Italien und nun waren auf der Waldeck plötzlich traf man Figuren, viele aus unserem Alter, also an der Anfang 20, so. Und die kamen nun aus ihren Traditionen. Ja, genau, das war für uns auch etwas interessant, weil diese Bewegung gab es in Großbritannien. Es gibt die Boy Scouts natürlich, aber die haben solche internationale Sachen nicht gespielt. Nee, diese sundische Dinge. Wo und da war kein großes Interesse in der Musik in den Boy Scouts. Nein. Sowieso nicht. Es war nicht diese, es war eine völlig andere Art Bewegung. Und das fanden wir wirklich interessant, dass alle diese Leute, die Freunde von uns, die waren alle in dieser Bewegung. Ja, Wandervogel und solche Dinge, ja. Ja. Das war sehr weit verbreitet. Aus Pfadfindertum und Lebensreformbewegung entstanden in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Sammelbegriff bündische Jugend verschiedene jugendbewegte und gesellschaftskritische Strömungen, Gruppen und Organisationen. Ein buntes Spektrum, in dem sozialistische wie völkische, fortschrittliche wie rückwärtsgewandte Ideen kursierten. Vereint im Versuch, das Kaiserreich zu überwinden und aufzubrechen in eine irgendwie schönere neue Welt. Weil das Ding bei allen, die ich so kannte, das gehört zum Leben. Ne? So, also gerade bei den Bündischen sowieso. Das war. Da wieder bei den Bündischen war es dann auch die Gruppe, um die das Gerbst und so, die sich auch dezidiert ganz modern verhalten haben. Also, und das war das Glück beides, weil natürlich die andere Hälfte der Bündischen, die den alten Trott und diese fürchterlichen Gesangsexekutionen da übten, die gab es ja auch, die liefen da ja auch rum, die Neroter, ne? Ja. Die Neroter, benannt nach ihrem Gründungsort, dem Neroter Kopf in der Vulkaneifel, hatten sich nach dem Ersten Weltkrieg von der Wandervogelbewegung abgespalten. Die Neroter verstanden sich als konservativ, aristokratisch, elitär. Die Organisation war streng hierarchisch, mit Bundesführern und Fähnleinführern. 1920 richteten sie ihr Hauptquartier auf der Waldeck ein. 1933 zwangen die Nazis sie zur Selbstauflösung. Doch bereits kurz nach Kriegsende konstituierte sich der Bund neu. In den alten Strukturen, mit den überkommenen Idealen. Gegen die Jungenschaften, die sich als Aufbruchsbewegungen der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit verstanden. Ohne die Nero, da gibt es keine Burg Waldeck. Das ist geschichtliche Tatsache. So ist es, wenn man rückschaut. Und jetzt kommt die Jungenschaft und bringt neue Impulse rein. Ja. Und somit wird aus der Ruine Waldeck, wie ein liebenswertes Wandervogelnest war, eine Instanz, eine Institution, eine Hochschule für Vagabondage. Die Neroter versuchten, gegen das Festival direkt vor der Haustür ihres Stammsitzes vorzugehen, juristisch und handgreiflich. Bis heute haben sie ihr Areal, zu dem die eigentliche Burg Waldeck-Ruine gehört, abgesperrt, mit Stacheldraht. Das war so eine Beklopptheit, dass diese Leute miteinander. Wie kann man erwarten, dass die Welt miteinander auskommt, wenn die zwei Gruppen auf der Welt das nicht schaffen können? Mhm. Die sind Idioten, alle beide. Beides. Ich war mal auf der Waldeck mit John Pierce. Und wir sind reingefahren auf dem Parkplatz und Gockel saß da. Rolf Gekeler, Mitinitiator des Festivals. Auf einem Stein oder sowas. Und hat beobachtet, wie zwei Rede gewechselt haben von ihr Bus. Wir haben gesagt, die haben vier Plattfüße? Ja, ich hab's getan. Du hast getan? Oh ja, gestern haben die das zu meinem Auto gemacht. Das ist blöd, das ist sowas von blöd. Die sind alle beide auf der Laude. Es gab damals noch einen Streit um die Nachfolge. Wer ist der berechtigte Nachfolger der Neroter Wandervogel? Oder der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck. Mhm. Deshalb wurden da auch Kabel durchgehackt und Bühnen in die Luft gesprengt. Ein Esel abgestochen. Eine Dampfwalze runtergeschoben, die ist dann durch die Gegend geflogen. Das ist ja nicht zu glauben. Aber ja, da gab es ja auch Attentate. Weil die ABW, Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, das war natürlich das absolute Gegenprogramm zu dem, was die Neroter da an Traditionspflege gemacht haben. Ne? Also, Rolf Gekelers Statement am Ende des Festivals 1967. Es ist jetzt an der Zeit, ehe wir das Abschiedskonzert beenden, dass ich Ihnen sage, was auf diesem Festival alles passiert ist. Sabotagegangs haben versucht, durch eine Kette gezielter technischer Störversuche den Ablauf des Festivals zu stören. Wir können heute und hier feststellen, es ist diesen Störenfrieden nicht gelungen, den Ablauf des Festivals zu unterbrechen. Folgende Sabotageakte sind festzustellen. Erstens wurden sämtliche Park- und Hinweisschilder geräumt. Die Stromleitungen zum Zelt wurden mehrfach. Zum Dritten, an zahlreichen Autos wurden Reifen zerschnitten. Viertens, die Wasserzufuhr zur Burg. Sechstens, beim Deutschrodenlaut wurde die Benzinleitung und das Notstromaggregat. Da danken wir einer Reihe, die hier alle und für uns hier alle gearbeitet haben. Und da waren dann junge Leute da, die waren 20 Jahre alt. Der Heiner und ich, wir waren verheiratet. Familie, Kinder, muss Geld verdienen, muss das Haus abbezahlen, muss gucken, dass der Winterbrand da ist. Und das waren junge Studenten, da war ein bisschen Geld da. Und die haben dann das, die Organisation durchgeführt für das erste Festival. Die Planung ist in einem Jahr durchgezogen worden mit dem Dieter Kerbs. Dieter Kerbs war ganz vorne, Ingo Weyer war da, Jürgen Kahle war da. Und die haben das ein Jahr lang vorbereitet. Die waren von zu Hause aus Studenten, ja. Und weil sie von Hause aus Studenten waren, mussten sie nicht schauen, wo das Geld herkommt, sondern es reiche für das Mittagessen. Und aus dem Grund war da eine Gruppe von Menschen da, die frei waren, die gescheit waren, die Bescheid wussten und haben der Waldeck diesen Impuls gegeben, ein Konzept, das eigentlich mehr erträumt und erschaut war, als es konstruktiv geschaffen war. Einer dieser Studenten war Peter Roland, damals 31 Jahre alt. Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns, trotz alledem. Der Peter war 5 Jahre jünger als wir. Wir hatten schon eine direkte Annäherung an ihn und er an uns, weil er in der Jungenschaft war, in Stuttgart, ja, auch von der Indienfahrt her. Der Peter ist ja dann bis nach Bagdad getrennt und hat Schiffbruch da unten erlitten mit dem Fred Kotek und hat aber auch die Rebetika mitgebracht von Griechenland. Der Peter war Mitglied der Schwäbischen Jugendschaft. Genau. Die sind natürlich dann nach Berlin und anderswo hingegangen zum Studieren und kamen dann dort natürlich auch mit dem politischen Umfeld wie SDS in Verbindung und sind dann natürlich dann auch mit ihren Freunden und mit ihrem Sumpf da aus Berlin halt angerückt und das hat die ganze Sache nachher auch politisiert. Die Macher des Festivals später waren ein studentischer Arbeitskreis in der Arbeitsgemeinschaft Burgwaldeck, in der ABW. Ich glaube, das Bildungsbürgertum dieser Arbeitsgemeinschaft Burgwaldeck oder genauer dessen studentischen Arbeitskreises, das war auf der Waldeck auch zu Hause. Das heißt, da wurde auch schwadroniert. Tom Schröder war damals 26 Jahre alt und eine Mainzer Subkulturgröße. Später arbeitete er als Radiomacher, Autor und Konzertveranstalter. Jedenfalls war das Reden über Musik absolut, gehörte das auch zur Waldeck, zu der Tradition. Und die Sänger, die dort aufgetreten sind, die sind alle aus städtischem Milieu gekommen, waren glänzend informiert, waren literarisch informiert, waren musikalisch informiert und haben das auf die Waldeck getragen. Ein Mann von Unabhängigem sind sie zu und lacht zu allen. Denn ob der Reichstag sich blamiert, professorhaft trotz alledem. Und ob der Teufel reagiert mit Huf und Horn und alledem. Trotz alledem und alledem, es kommt dazu trotz alledem. Dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem. Peter Roland habe ich vorher in Paris kennengelernt. Und er hat Stimme, wow, wie ein Traum. Oh, wunderbar. Wunderbare Stimme. Und dann, ich weiß noch, aus die wir saßen in so ein typischer Berliner Altstadtwohnung. Bau mit 10 Meter hoch. Ja. Und es war eine ganze Bande. Wir haben es nicht verstanden, natürlich, aber jemand hat für uns ständig übersetzt. Und die haben über die Walde gesprochen. Und er hat einen Kopf wie ein Stück Stein. Es war, als ob jemand da, wo die diese Köpfe haben in Amerika, die Präsidenten. Und so einen Kopf hat er gehabt. Richtig große. Und der war ein lieber Kerl, der war unheimlich nett. Ich war hier. Ja, mit John, Colin hat gesungen auf seine Beerdigung. Das war in 66. Und das war wirklich schade. Es war mysteriös. Er saß mit Freunden und auf einmal hat gesagt, es geht mir nicht gut. Und bums, weg war er. Ja. Und dann in Koma. Und er kam nie aus diesem Koma raus. Und sein Vater war auch. So schade. Die Macher, die Mythen und die Sendung. Ich denke, wenn du so eine Sendung machst, musst du irgendwo auch mal den Leuten klar machen, welche Rolle noch die paar wenigen Radiostationen gespielt haben, welche minimale Rolle das Fernsehen noch gespielt hat. Damals war ja Radio eine wichtige Institution. Ich habe ja dann ab 67 selber im Radio gearbeitet und habe das noch so mitgekriegt, wie das funktionierte. Da war auch in unserer Redaktion freier Mitarbeiter war auch Enzensberger oder Walter Dirks und Ulrike Meinhof. So, das waren freie Mitarbeiter und Radio war eine ganz wichtige Institution. Und das war schon für den Start so. Der Jan Weber, ein Redakteur vom Süddeutschen und von Karlsruhe, der gehört auch in diesen bündischen Kontext. Und der hat von Anfang an ganz stark das Festival gepusht. Der Jugendfunk war überall das Freieste, was es damals gab. Und muss gesagt werden, unser heimischer Südwestfunk hat gepennt und dann sind die Kölner gekommen. Der WDR ist gekommen. Also, der Südwestfunk hatte für das erste Festival zwei Leute raufgeschickt, Fernsehleute, die sollen sich die Sache angucken. Die sind da rumgelaufen und haben niemanden gesehen, haben niemanden getroffen, sind wieder zurück und haben gesagt, das ist überhaupt nichts los. Ja. Und der WDR, die haben einen Hauptabteilungsleiter für Chanson und Lied hingeschickt und der hat dann eigentlich das Tor geöffnet. Und dann kommt der Südwestfunk mit dem Werner Feist und der Werner Feist kommt aus der Jugendbewegung und singt gern und ist dann oben. Mein Trauzeuge, ja, der Werner Feist. War dann oben geblieben und hat das dann stark gefördert. Aber was ich fand so toll, war, die haben gesagt, wir müssen die Presse einladen, Rundfunk und Fernsehen. Pitt hat gesagt, wir sollen Musik machen. Ja, das war das Wichtigste. Was anderes, das interessiert mich nicht. Wir machen Musik. Und ich fand das so toll. Ja. Also, der war nicht gegen Radio, aber er fand, erster Punkt, Musik. Und das war zweiter richtig. Punkt, das war Presse, Media und so weiter. Ja. Und das war richtig. Alle, die da hingekommen sind, wir haben ja auch das Festival mitgemacht. Das war ja nicht so, dass es hier gab es die Veranstalter und hier die Künstler. Das lief ja auch alles ohne Geld und die Selbstorganisation war ja riesig. Ne? So. Also da waren auch viele Leute aus dem Publikum, waren Träger des Festivals, die meisten Künstler, die auf der Bühne waren, waren auch Träger des Festivals und die Veranstalter. So, aber fast niemand hat mit der Dimension gerechnet oder da geschweige drauf spekuliert, überhaupt nicht. Die Macher, die Lieder und der Kommerz. Das hat ja auch dann die Plattenindustrie diese Nische entdeckt, und hat dann gleich praktisch uns allen Plattenverträgen aufgedrängt. Und die liefen schon 66 beim Festival rum und da bekam ich auch meinen ersten Plattenvertrag da bei der Kamera. Aber das wollte ich eben sagen, dass die Nutznießer natürlich die Liedermacher da gewesen sind, dieser ganzen Geschichte. Dadurch, dass das eine große Verbreitung auch über die Journalie, über Rundfunk, Fernsehen hatte, wurden die Liedermacher natürlich alle bekannt und kriegten auf einmal Plattenverträge ganz schnell, und ganz schnell. Und wie man weiß, Reinhard May, Degenhardt und wie sie da alle waren und dann nachher Schobert und ich auch und alle anderen, Hannes und die haben auf einmal viel Geld verdient. Die hatten auch. Aber du musst dann mal überlegen, was da dann passiert ist, Anfang der 70er Jahre. Da waren die Säle mit den Liedermachern waren voll. Wir waren ja in der Waldbühne. Ne? Da waren in der Waldbühne, ich glaube, 18.000 Leute. Ne? Für Schubert und Black. Da in der Deutschlandhalle 17.000 Leute damals. Ne? Das ist verrückt. Ne? Aber sonst war das Spiel im besten schillerschen Sinne. Sondern, Und dann, ich weiß nicht, wer, irgendeiner von den Amerikanern hat gesagt, es ist nett hier, die Leute sind fröhlich, es ist alles bla bla und gut und so weiter, aber nicht besonders gut bezahlt. Und ich habe sofort gedacht, bezahlt? Wir haben bisher nie einen Pfennig bekommen von der Waldeck. Das war, wir machen das alle zusammen, weil wir Waldeck helfen wollen. Idealisten. Wir sind Idealisten, ja, wir wollen, dass es losgeht in Deutschland. Ich glaube, das war wirklich so eine idealistische Bewegung von uns allen, von Heinen aus und Walter und Karasch und alle die anderen. Und wir wollten so gern solche Lieder singen, so anders als ich. Damals die Schnulze, die Poplieder waren so besonders blöd. Und das war schön, wir haben uns gefreut, auf der Waldeck quasi umsonst zu spielen. Die Lieder, die Macher und wie sie sich veränderten. Von Cord zu Jeans, von der Gauloise zum Joint. Das letzte Lied handelt von den drei Gammlern. Walter Mossmann. Am Fuße der Kirche, die da steht, zu eines Kaisers Gedächtnis, saßen die drei und zechten noch spät und sangen der Freiheit ihr Kindergebet, romantisches Vermächtnis. Auch sehr Mittelklasse, so Mittelklasse gut erzogene leger, junge Leute. Was? Leger, aber... Ja, aber gut erzogene junge Menschen, ja. Peter Roland, der war immer leger angezogen. Ja. Der hat nie Overalls so getragen oder sowas ähnliches. Mein Outfit orientierte sich an Yves Gauche. Das war Rollkragen, weißer Rollkragen, so ein leichter Rollkragenpulli, ne? Jacke, klar. Und arrogante Fresse, so ein bisschen aussehen wie Belmondo, ne? So. Aber in Deutschland, als wir nach Deutschland, es war alles sehr, so richtig square, so wow. Und die Leute, guck ihn an, weil ich habe einen Bart gehabt, lange Haare, Blue Jeans. Und lange Haare allein war schrecklich zu sein. Ja. Irgendjemand hat zu Colin gesagt, irgendein Radiomensch hat zu Colin mal gesagt, die Blue Jeans, die meisten Männer tragen normale Hosen. Das ist lange, lange her. Aber die Blue Jeans, ist das eine Art Protest? Wir haben einander angeschaut, was soll das? Was meint er damit? Ein Protest gegen was? Gegen Hosen. Der Erste, der die Trommel schlug, mit grün bemoosten Füßen, sagte, er hätte vom Kommiss genug. Das wird er noch büßen müssen, das Haar verrucht und Schilfgras lang, halbierte ihm ein Scheitel, er trommelte im Pazifik lang, die Nase blühte eitel, Trommler, du trommelst ja viel zu laut, dich überhören sie nicht. Warum hast du dir auch kein Haus gebaut, woraus man so schön hinunterschaut nach getaner Pflicht? Aber das Langhaarige und Bärtige drückt sich ja dann erst stark aus beim dritten Festival. Die ersten beiden waren noch relativ zahm. Also da wurde gesungen und musiziert, auch diskutiert. Und das eskaliert dann auch, weil sich die Studentenrevolution vorbereitet. Die restaurative Bundesrepublik wird auf der Waldeck schon voraus umgeschmissen, bevor die Studenten 68 kommen. Das war den Bauern gleichgültig, das hat sie nicht berührt. Für die war die Burg immer rätselhaft. Der zweite lästerte die Kultur ohne Lizenz für Poeme. Der sang zwar zur Gitarre nur, doch über brisante Probleme. Noch trug er keinen Seidenschal, noch pfiff er auf die Finanzen. Er sang wie alle sentimental vom Marschieren und vom Tanzen. Sänger, du schreist ja viel zu laut, dich überhören sie nicht. Warum hast du dir auch kein Haus gebaut, woraus man so schön hinunterschaut? Es heißt Snowy Sunday, beschneitener Sonntag. Die Lieder, die Macher und ihre Gitarrentechnik. Schon. Wandervogel. Und wir kamen nach Deutschland. Und dann kam sie und sagte, was machst du? Und ich habe gesagt, nix. Was machst du auf der Gitarre? Ich habe gesagt, was ist das? Und das war für diese Generation. In Deutschland. Etwas ganz, ganz Neues. Und ich habe gedacht, jedes spielt das. Aber natürlich, jetzt spielt jeder das. Ich habe gezeigt, wie man das macht. Und der Hannes, ich weiß, das war in Kassel. In der Garderobe. Hannes hat mir gesagt, zeig mal, wie du das machst. Er spielt natürlich fantastisch, der Hannes. Aber diese Basic habe ich ihm gezeigt und dann... Das war wirklich interessant, weil das war nicht eine Erfindung von mir oder so. Das war in Britannien etwas völlig normal geworden. Fingerpicking statt Schlaggitarre. Vor Jahren, ich weiß es noch ganz genau, hatte ich mal einen Job beim Bau. Ich hielt es eine gute Weile aus, da rutschte mir plötzlich ein Fremdwort heraus. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Kollegen längst als Intellektueller erkannt. Beim Richtfesten nahmen mir die strengen Gesellen mein Bier weg und ich musste mich in eine Ecke stellen. Danach geriet ich weiß es noch wie heute, unter lauter kluge Leute. Der Wader-Hannes tritt in Erscheinung im Morgengrauen. Wir saßen bei uns in der Jurte und sagten zueinander, jetzt gehen wir raus, die Nacht durchgesungen und durchgezecht und jetzt tanzen wir die Tarantella vom Degenhardt. Und gehen raus auf die Waldwiese und nehmen uns in die Arme oder einen Kreis, einen Reigen. Und haben die Tarantella getanzt. Und dann kommt aus dem Wald heraus ein schlanker, junger Mann. Beret Basque. Hat ein Beret Basque, eine Baskenmütze auf und die Gitarre in der Hand. Und war vorher überhaupt nie in Erscheinung getreten. Und so tritt der Hannes wie ein Phänomen aus dem Wald in die Liederszene hinein. Und so ist der Hannes zu uns gekommen. Und er begrüßt uns. Ja. Mit wenn ihr jetzt noch tanzt, werdet ihr nicht dick. Jawohl. Ja, wer jetzt noch tanzt, der wird nicht dick. Die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. So tanzt man seit jeher die Tarantella, die Tarantella. Wenn morgens schon die Schule brennt, wenn der Pfarrer aus der Kirche rennt, dann ein Hund in ein Museum bellt, dann habe ich mal kaum, mal viel die Hand im Spiel. Ja, das ist Degenhardt. So geht's los. Ja, leid, ja, leid, ja, leid. Er kommt ja aus einer stockkatholischen Familie, der Onkel Kardinal, gell? Und der Franz Josef schmeißt dann, also 67 wird er Kommunist. Und sagt uns auch, also ich muss da weg. Und wer kein Kommunist ist, der lügt sich selbst an. Und wir waren dann die Dummen. Der Silbergrip war der große Kommunistensänger. Und wer kein Kommunist war, wurde von denen so angeguckt, wie als ob er sie nicht alle hätte. Ein Ästhet. Und der Degenhardt macht ja bis in den Tod. Er sagt ja noch 4 Wochen vorher zu uns, ich bin Panzerkommunist, und stirbt als überzeugter Kommunist. Ich bin Panzerkommunist, ja, ja. Das kann nur einer machen, ein Renegat, der von diesem Katholizismus darüber geht und überzeugt ist bis in den Tod. Wolf Biermann hätten die Waldecker gern auf dem Festival gehabt. Der Wolf Biermann durfte nicht rüber. Und dann ist der Neuss rüber und der Mossmann ist rüber und der Degenhardt ist rüber. Der Degenhardt hat ihn besucht im 2. Jahr von der Waldeck. Und hat uns dann erzählt, wie sie sich, ach Herr Degenhardt, ach Herr Biermann, meine ich doch, könnte man eventuell so, hat er gesagt, es war sehr distanziert, die beiden, und die sind ja Todfeinde geworden, ja. Die haben sich ja gehasst. Von drüben gekommen sind dann aber andere, ganz andere. Da kam ja dann dieser andere, der Hähne, der Kammersänger, ja. Im Sälchen. Jedenfalls haben die versucht, das weiß ich dann, den Biermann zu kriegen. Und stattdessen bekamen sie eine Delegation. Und das war grotesk, das war einfach grotesk. Also der sang dann in diesem kleinen Sälchen, warf sich immer in Positur. Und sang dann Arbeiterkampflieder, als ob er jetzt 5000 Mann vor sich hätte. Und wir saßen da und es war furchtbar. Und dann sang er noch so ein neues Chanson. Und es hatte dann so ein Refrain, so ein Kitsch-Refrain. Und die Rose war rot, so rot. Und bleich wie die Liebe, so bleich wie der Tod. Und das haben wir dann mitgesungen, einfach. Das war die beste Lösung, um nicht zu lachen. Das war eine ästhetische Konfrontation. Er war schweißnass und war verzweifelt, weil der hatte ja einen Auftrag. Der war ja delegiert, der musste ja repräsentieren. Ne? Die Lieder, die Macher und die Arbeiter. Das war sehr wenig Arbeiterklasse auf der Waldeck. Es hat mit Arbeiterklasse so gut wie gar nichts zu tun. Die Arbeiter waren zu beschäftigt mit Arbeit. 3 Kugeln auf Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat. 4.4.1968, Martin Luther King ermordet. 11.4.1968, Anschlag auf Rudi Dutschke. Die Lieder, die Macher und die 68er. 11.05.68, Sternmarsch auf Bonn gegen die geplanten Notstandsgesellschaften. 12.-17.06. 2 Monate nach dem Anschlag auf Rudi Dutschke war ungefähr das Festival. Wir wollen sehr gerne singen und wir werden auch singen. Und wir möchten Ihnen aber vorher eine Resolution vorlesen, die meine Freunde, die Künstler, die Sänger und Genossen verfasst haben. Wir, die Unterzeichneten, sind nach Waldeck gekommen, um unsere Lieder zu singen und die Lieder unserer Freunde zu hören und darüber zu diskutieren. Wir betrachten unsere Lieder nicht als Konsumgut. Wir wollen zeigen, dass unsere Lieder nicht dazu da sind, Kritik zu ersetzen, sondern einen Teil des Bestrebens nach Demokratisierung darstellen. Wir fordern die Sänger auf, ihre Konzerte mit Diskussionen zu verbinden. Und das wollen wir auch im Anschluss hieran machen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ich erlaube mir dazu, Folgendes zu sagen. Wir wollen hier singen und wer Lust hat, kann nach dem Konzert diskutieren. Was anderes wollen wir nicht. Aber lieber Ost, das stimmt doch gar nicht. Wenn wir das Konzert durchziehen, dann wird es dauern bis 6 oder 7 Uhr und hat keiner Lust mehr zu diskutieren. Was wir aber gerade erreichen wollen, ist, dass im Anschluss an die Lieder diskutiert wird. Den Soundtrack für die 68er Eskalation liefert der Subkulturforscher, Gastrophilosoph, Musikant und Querulant aus Wien, Rolf Schwenter, damals 30 Jahre alt. Das ist eine der, fast möchte man sagen, märchenhaften Figuren, die auf der Waldeck erschienen sind. Der Schwender Rolf. Ich kann euch gar nicht sagen, wir sind zusammen spazieren gegangen und haben miteinander geredet. Wiener? Und, ja, Dr. Schwender. Ja, drei Dr. Jahre Phil, Dr. Jo, Dr. Reapol. Und hat gesungen, die Speisesucht ist eine leise Sucht, weil er ja, so 2,5 Zentner Leben gehabt, ne? Und das hat, von dem stammt der Vers in der deutschen Literatur, die Speisesucht ist eine leise Sucht, soweit. Also, meine Freunde, mit denen ich zusammen war, wir waren alle restlos begeistert. Einer, der das Wort Verfremdung ernst nimmt, einer, der derart radikal und rücksichtslos gegen Normen verstößt, seine Nachlässigkeit, sein Äußeres betreffend, der die Konvention zersingt und zersägt. Ja. Er konnte nicht singen und mich hat es angeekelt, dass einer eine Trommel so quält. Er hat eine verbeulte Blechtrommel schäbig geschlagen. Bärmig bei der Sucht. Hat er noch einen Sigmatismus gehabt und war babbisch und dreckig und dick und fett und konnte nicht singen. Aber er war blitzgescheit. Er konnte diskutieren. Aber für ja, darin war er gut zu Hause. Ja, und hatte eine Professur in Kassel, glaube ich, oder in Kassel, ja, gut, ja. Schön, da hat auch hingepasst. Der lag, wenn wir Linien gehabt hätten, aber wir hatten ja gerade keine Linien, würde ich sagen, wir lagen auf einer Linie. Also, das eine, diese, na, ist keine Parodie, er hat einfach dasselbe Lied gesungen, eine grauenhafte Schmanzette von Reinhard May. Und für mein Mädchen würde ich, setzt dich die Welt in Brand. Er hat das einfach gesungen, ganz anders und ist damit zur Kenntlichkeit verzerrt. Ein Liebeslied, der singt da, und für mein Mädchen, ja, singt er nicht. Ja. Und da steht er auf und sagt, Die ziehen das dann in den Dreck nicht. Ich würde für ihre Liebe Gendarm oder Soldat und würde im Getriebe Staat sein kleines Rad. Das war eine großartige Antwort. Das war richtig, wie seit Urzeiten in der Lieder-Community ein Liederkrieg. Ne? So, der eine setzt was gegen das, was der andere gemacht hat. Ja. Und das war erhellend. Also ich habe das dann auch geschnitten, habe das dann auch x-mal gesendet im Südwestfunk. Eine Strophe von Schwender, eine Strophe von May und so. Und man hat diesen ideologischen, konventionellen Kitsch einfach immer deutlicher gehört. So, ne? Und Ich fand das sehr gut. Fand das ganz wunderbar. Und ein Kapazitätchen. Also wenn sich einer auf die Bühne stellt und schreit, ich bin unbefriedigt, ich bin unbefriedigt, dann muss ich mir sagen, mein Gott. Mit Recht. Mit Recht, ja. Der Hüsch wurde niedergeschrien im Sälchen und der Reinhard Meider wurde niedergeschrien auf der Bühne. Im Verein. Weißt du, die haben ein Going gegen Hans-Dieter Hüsch gemacht. Und wir waren sauer. Und ich habe eine von diesen Arschlöcher gepackt und ich habe gesagt, warum macht ihr ein Going gegen Hans-Dieter? Der ist einer von uns, der ist einer von euch. Wenn ihr ein Going macht, dann gegen Freddy und sein Lied 100 Meilen und ein Befehl. Colin, du hast keine Ahnung, wie schwierig das ist, in so ein Konzert zu kommen. Ich habe gesagt, right on, Comrade. Ja, das sind die Revoluzzer. Es ist so schwierig. Die Genossen, ja. Aber auf jeden Fall, 68 war traurig. Es war wirklich traurig. Aber auf jeden Fall, die Stimmung da auf die ersten 64, 65, 66, 67, das war wunderbar. Es war fantastisch. Und die Leute waren irgendwie so toll zusammen. Und dann in 68, es war nur Hass. Und Leute sind auf der Bühne gesprungen und haben geschrien und getobt. Und andere Leute haben Flugblätter verteilt. Stell die Gitarre in die Ecke, ihr seid Fachidioten. Alle die Leute, die singen, sind Fachidioten. Und ich dachte, was soll das? Ihr seid zu einem Musikfestival gekommen und jetzt schreit ihr, dass wir Fachidioten sind. Was soll das? Das habe ich nie verstanden. Was in Ruhe gelassen worden war, ein Zelt mit der Aufschrift Yoga-Kurs für Anfänger. Yoga. 1969 ist Schluss. Vorerst. In den 90er Jahren lebt das Burg-Waldeck-Festival für einige Jahre wieder auf. Seit 2004 findet alljährlich ein Pfingstfestival statt, mit alten und neuen Liedermachern und Liedermacherinnen, wie Dota Kehr. Durch die stürmenden Nächte von den Wogen gehoben sind wir, angespült an einen menschenleeren Strand, im verlassensten Winkel der Welt und alles, was wir sehen, ist. Durch die Mühen der Ebenen und Schründe der Berge stehen wir, schweißbedeckt und von der Sonne verbrannt. Blicken über Hügel und Wälder und alles, was wir sehen, ist erschlossenes Land. Erschlossenes Land. Die Frage ist seit den Tagen der Waldeck und als diskutiert wurde mit Reinhard Meyer und Hans-Dieter Hüsch auf der Bühne, ist die Frage immer noch nicht geklärt, wie weit ein Lied Politik machen kann oder kommentieren kann oder Ideen ausdrücken und entwickeln und so. Ich kenne viele aktuelle so Singer-Songwriter, sagt man jetzt so, viele aktuelle Singer-Songwriter, die dieses total scheuen oder sich da so drumherum schummeln um alle gesellschaftlichen Themen. Das ist halt die Situation für Musiker heute ganz anders. Ne? Das ist wirklich, das ist eigentlich alles erschlossenes Land. Gerade, ja. Erschlossenes Land, habe ich ja die drüber gemacht. Vor der großen Premiere eines jungen Stars wird heftig diskutiert in den Feuilletons und Bars. Kritiker und Publikum warten gespannt und betreten. Erschlossenes Land, erschlossenes Land. Die Erde ist eine Scheibe und bis zu ihrem Rand erschlossenes Land. Heading for the last roundup, turtles at low pain, for the last time around. So long, old pal, it's time your tears will dry. Die Lieder, die Macher, die Mythen. 50 Jahre Burg-Waldeck-Festival von Lutz Neizert. mit Hein und Ost Kröger, Walter Mossmann, Colin Wilkie, Charlie Hart, Lothar Bleck-Lechleiter, Tom Schröder, Jackie van Beek und Dota Kehr. Es sprach Andrea Hörnke-Tries. Ton und Technik Matthias Illner und Sabine Klunzinger. Regie Maidon Bader. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2014.